Herbst 1977 starb mein Vater. Ich kam zu spät, um ihn sterben zu sehen. Meine Erinnerung an das Begräbnis selbst ist ein schwarzes Loch, als ob sich ein Grab über mir geschlossen hätte. Jetzt weiß ich, was mit ihm gestorben war, war das Gespenst meiner Kindheit. Mit den schreckgeweiteten Augen, dem vom Weinen verzogenen Mund, dem gefrorenen Salz meiner Tränen. Mein Vater hatte von mir geträumt, als er im Lager war. Eine winzige Gestalt auf einem Berghang, eine zu schwere Last auf zu schmalem Rücken. So wie ich von ihm geträumt hatte und im Traum nicht verstand, dass er nicht über den Lagerzaun sprang. Seitdem ist meine Kindheit nur noch Erinnerung an Erdbeeren, die eine katholische Schwester uns ans Bett brachte, an die Verhaftung meines Vaters im Morgengrauen, die Männer in Uniform der SA größer als er, die ihn schlugen. Ich sah es durch das Schlüsselloch der Tür zu meinem Zimmer und stellte mich schlafend, als er sich von mir verabschieden wollte. Und die Schritte auf dem Kies vor der Haustür, die sich entfernten, die Stille im leeren Haus, bis meine Mutter zurückkam. Ihr Gesicht leer, ohne Tränen. An den Besuch im Konzentrationslager auf einem Bergkegel, weit genug von der nächsten Ortschaft. Kein Wegschild zeigte die Richtung, auf der Anhöhe kein Baum. An die Gesichter meiner Spielkameraden, Kälte und Neugier, als sie mir die Mitteilung machten, dass sie nicht mehr mit mir spielen durften. An das Treffen nach seiner Entlassung aus dem Lager, auf der Landstraße vor dem Dorf, das wir nicht mehr betreten durften. Schnee fiel, meine Mutter hatte ihm einen Mantel gebracht, seine fahrigen Gesten, als er den Mantel anzog, sein Zögern, bevor er von uns wegging, gebückt unter dem Mantel. Wir winkten ihm nach, bis er ein Punkt im Schneetreiben war. An das betäubende Glücksgefühl am Ende der Schulferien, die ich bei den Großeltern verbracht hatte, als meine Mutter am Gartentor stand und ich in ihre Umarmung lief. An Tiere, Hunde von Bauern hinter uns hergehetzt, weil wir in ihrem Obstgarten gewildert hatten. Die Pferde, mit denen ein Bauer uns in den Hof gesperrt hatte. Wir standen zitternd an die Wand gepresst. Die Pferde galoppierten panisch im Kreis. An Himmel, die ich nicht mehr sehen werde, außer von Flugzeugen aus, die zu ihrem Verschwinden beitragen. An Gesichter vor Auschwitz. Übersiedlung meiner Eltern nach Mecklenburg 1939 begann ein anderes Exil. ich war Ausländer, wie in Mecklenburg damals jeder, der dort nicht geboren war. Der Ausländer steht auf dem Schulhof allein, beäugt und gemieden, angerempelt und geschlagen, wenn die Lehrer wegsehen. Der Ausländer geht seinen Schulweg allein. Er hat keine Freunde, er muss schneller sein als die Verfolger. Wenn der Ausländer zum Friseur geht, ist die Haarschneidemaschine defekt. Sie hackt und reißt ihm die Haare aus, statt zu schneiden. Beim Indianerspiel wird dem Ausländer die Rolle zugewiesen, die keiner spielen will. Er gehört zum verachteten, weil unkriegerischen Stamm der Schwarzfuß-Indianer und steht nach dem Sieg der Apachen am Marterpfahl. Er hat keine Chance, jemals Winnetou oder Old Shatterhand zu sein. 3 Stunden lang lag ich nach einem Indianerspiel gefesselt auf dem Heuboden einer Scheune, verlassen oder vergessen vom siegreichen Stamm, den der Hunger eingetrieben hatte, jeden an seinen trug, bis er zufällig ein Bauer mich fand und von den Stricken befreite. Er sagte kein Wort, sah mir nur verwundert nach, als ich ebenso wortlos und ohne Dank für den Retter mit tauben Gliedmaßen taumelnd in der Dämmerung verschwand. Im Winter, wenn die Seen zufrieren, schlägt die Stunde des Ausländers. Sein Platz, wenn das Eis das erste Mal begangen wird, ist an der Spitze der Expedition. Das Gros folgt ihm mit respektvollem Abstand. Der Ausländer weiß, dass der Respekt nicht ihm gilt, sondern der Gefahr. Aber er spielt die Rolle des Sklaven, der nicht gezählt wird in der Einsamkeit des Führers, der vorangeht und sei es in den Tod. Der Hass des Ausländers auf die Gemeinschaft, die ihn ausschließt, ist grenzenlos. Er mündet in dem Wunsch, aufgenommen zu werden in die gehasste Gemeinschaft. Wenn der Ausländer beim Eisgang einbricht, tritt die Expedition den Rückzug auf das Festland an. Retten kann sich der Ausländer selbst. Unheimlich der Blick durch das Eis und 10, manchmal 30 Meter glasklares Wasser auf dem trüben Untergrund im Schatten der Fische. Einmal sah ich auf einem Ast aufgehängt, der ins Wasser hing und jetzt vom Eis eingeschlossen war, den Kadaver einer Katze, an dem sich die Aale festgebissen hatten, versunken in ihre Mahlzeit, ihre trägen Bewegungen. Im stillen Wasser unter dem Eis ein Bild des Glücks. Untergang des Dritten Reiches erlebte ich mit dem Triumphgefühl des feindlichen Ausländers. Ich gehörte mit anderen 16-Jährigen zum letzten Aufgebot. Wir marschierten in Richtung Schwerin, das schon von den Amerikanern besetzt war. Auf Landstraßen und durch menschenleere Dörfer, dem Strom der Flüchtlinge hinterher. Deren Transportmittel reichten vom Pferdegespann, an dem manchmal ein Schwein als Marschverpflegung an ein Seil gebunden war, bis hin zum Handwagen, auf dem die Großmutter mit den Enkeln saß. Meine Stiefel waren zu eng, so dass mein Marschtritt bald in ein schmerzhaftes Hinken überging. Die Blasen an meinen Füßen blieben meine einzige Verwundung. Mein Krieg war ohne Schlacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Angst gehabt hätte. Wir wussten zu wenig vom Krieg, den wir nur aus Büchern und aus den Wehrmachtsberichten aus der Wochenschau kannten. Auch ein Angriff von Tieffliegern auf eine Waldstraße. Meine Flucht in den Schatten der Bäume. Dies und anderes erlebte ich eher als eine Art Traum oder wie eine Operation mit örtlicher Betäubung. Beim ersten Halt in einem verlassenen Dorf, wo wir unsere Feldflaschen mit frischem Wasser befüllten, geriet ich in eine Wohnung mit gut sortiertem Bücherschrank und beschwerte mein Marschgepäck mit deutscher Philosophie, Kant und Schopenhauer. Sie blieben meine einzige Kriegsbeute. Den Versuch, die Vernunftkritiken Kants zu lesen, die ich erbeutet hatte, gab ich nach wenigen Anläufen auf. Sie erschienen mir als die Emanation eines Wahnsinnigen, der die Welt ordnen will, zumindest im Kopf. Nicht wissend, dass das Gehirn des Menschen die einzige wirkliche Wüste ist. Auch Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung. Meine andere Kriegsbeute blieb ungelesen. Im Grunde habe ich Philosophie immer als eine Krankheit angesehen. Unmöglich sich vorzustellen, Hegel, Kant oder Schopenhauer hätten ein Pferd umarmt. Thank you.